Kapitel 1. Der Schmerz. Stimmen, die wir heute immer wieder hören. Ich habe gar kein Leben mehr. Ich bin ausgebrannt und leer. Niemand schätzt mich wirklich. Mein Chef hat nicht die leiseste Ahnung von meinen Fähigkeiten. Ich habe nicht das Gefühl, besonders gebraucht zu werden. Nicht bei der Arbeit und auch nicht von meinen Kindern, meinen Nachbarn, der Gemeinde oder meiner Frau, außer um die Rechnungen zu bezahlen. Ich stecke fest. Es ist immer der gleiche Trott. Ich bin frustriert und mutlos. Ich verdiene einfach nicht genug, damit es reicht. Ich scheine gar nicht voranzukommen. Vielleicht bin ich schlicht nicht gut genug. Nichts von dem, was ich tue, ist wirklich wichtig. Ich fühle mich innerlich leer. Mein Leben hat keinen Sinn. Es fehlt irgendetwas. Ich bin wütend und ich habe Angst. Ich kann es mir nicht leisten, meine Stelle zu verlieren. Ich bin einsam. Alles ist dringend. Diesen Stress halte ich nicht mehr aus. Nur Mikromanagement. Ich ersticke einfach. Der ganze Kleinkrieg, die Anbiederung, das macht mich richtig krank. Ich langweile mich, vertreibe mir bloß meine Zeit. Die Arbeit bringt mir kaum Befriedigung. Ständig diese Hetze, diese Jagd nach Ergebnissen, dieser ungeheure Druck, die gewünschten Resultate vorzuweisen. Ich habe einfach nicht genug Zeit und Ressourcen, um das alles zu schaffen. Mein Mann versteht mich nicht. Die Kinder hören mir nicht zu und machen, was sie wollen. Zu Hause bin ich kein bisschen besser dran als bei der Arbeit. Ich kann ja doch nichts ändern. Das sind die Stimmen von Menschen zu Hause oder bei der Arbeit. Von Millionen von Eltern, Arbeitern, Dienstleistern, Managern, Spezialisten und Führungskräften auf der ganzen Welt, die darum kämpfen, in der neuen Realität nicht unterzugehen. Der Schmerz ist persönlich und er sitzt tief. Vielleicht sprechen Ihnen sogar viele dieser Stimmen aus dem Herzen. Carl Rogers hat recht. Gerade das Persönlichste ist das Allgemeinste. Natürlich gibt es durchaus Menschen, die sehr viel Kraft in ihre Arbeit stecken, wichtige Beiträge leisten und dadurch auch wieder Kraft gewinnen. Es sind aber viel zu wenige. Ich stelle meinen Zuhörern oft die Frage, wie viele von ihnen sind auch der Ansicht, dass die große Mehrheit der Leute in ihrem Unternehmen über viel mehr Talent, Intelligenz, Fähigkeiten und Kreativität verfügt, als ihr derzeitiger Job erfordert oder auch nur zulässt? Die überwältigende Mehrheit hebt die Hand, und zwar überall auf der Welt. Etwa ebenso viele geben an, dass sie unter einem enormen Druck stehen, mehr für weniger zu produzieren. Ist das nicht unglaublich? Die Leute sehen sich mit einer neuen, immer stärkeren Erwartung konfrontiert, in einer schrecklich komplexen Welt mehr für weniger zu produzieren. Doch man erlaubt ihnen einfach nicht, einen signifikanten Teil ihrer Talente und ihrer Intelligenz einzusetzen. In Unternehmen und Organisationen zeigt dieser Schmerz sich am deutlichsten und klarsten in der Unfähigkeit, sich auf Prioritäten zu konzentrieren und sie umzusetzen. Harris Interactive, die Begründer der Harris Poll, untersuchten vor kurzem mit Hilfe des sogenannten XQ-Fragebogens. XQ steht für Execution Quotient oder auch Umsetzungsquotient. 23.000 Einwohner der USA mit Vollzeitstellen in Schlüsselbranchen und Schlüsselbereichen. Dabei entdeckte man ganz Erstaunliches. Nur 37% der Befragten gaben an, genau zu verstehen, was ihr Unternehmen zu erreichen versucht und weshalb. Nur 20% waren von den Zielen ihres Teams und ihres Unternehmens begeistert. Lediglich 20% der Arbeiter sagten, ihre eigenen Aufgaben seien klar auf die Ziele ihres Teams und ihres Unternehmens ausgerichtet. Bloß 50% waren am Ende der Woche mit der von ihnen geleisteten Arbeit zufrieden. Nur 15% hatten das Gefühl, dass ihr Unternehmen es ihnen rückhaltlos ermöglicht, Schlüsselziele umzusetzen. Lediglich 15% hatten das Gefühl, dass in ihrer Umgebung viel Vertrauen herrscht. Nur 17% waren der Ansicht, dass ihr Unternehmen eine offene Kommunikation fördert, bei der auch abweichende Meinungen geachtet werden und die zu neuen, besseren Ideen führt. Lediglich 10% waren der Meinung, dass ihr Unternehmen die Leute für ihre Ergebnisse verantwortlich macht. Bloß 20% hatten uneingeschränktes Vertrauen zu der Organisation, für die sie arbeiteten. Nur 13% hatten sehr kooperative, von großem Vertrauen geprägte Arbeitsbeziehungen zu anderen Gruppen oder Abteilungen. Übertragen auf eine Fußballmannschaft hieße das, bloß 4 der 11 Spieler auf dem Feld wüssten, welches Tor ihr eigenes ist. Nur 2 der 11 Spieler wären überhaupt wichtig. Lediglich 2 würden ihre Position kennen und genau wissen, was sie tun sollen. Und bis auf 2 würden alle Spieler auf die ein oder andere Weise gegen ihre Mannschaftskameraden antreten, nicht gegen das gegnerische Team. Diese Daten machen wirklich nachdenklich. Sie stimmen mit meinen eigenen Erfahrungen mit Menschen in den verschiedensten Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt überein. Trotz allen technischen Fortschritts, aller Produktinnovationen und globalen Märkte verkümmern die meisten Leute in ihrem Job. Sie sind weder erfüllt noch begeistert. Sie sind frustriert. Ihnen ist nicht klar, wie die Ziele ihres Unternehmens und ihre höchsten Prioritäten aussehen. Sie haben das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken. Und das Schlimmste ist, sie haben nicht das Gefühl, viel ändern zu können. Können Sie sich vorstellen, welche immensen Kosten es bedeutet, dass man die Leidenschaft, das Talent und die Intelligenz der Leute nicht ganz ausschöpft? Sie übersteigen die Summe aller Steuern, Zinszahlungen und Arbeitskosten bei weitem.